Deutschlandradio Kultur. Hörspiel. Willkommen zu unserem heutigen Kunstkopfhörspiel. Bitte setzen Sie sich Kopfhörer auf, nur so werden Sie mittendrin sein, in der Fiesta Pamplona. Hemingway in Pamplona. Montage aus Texten des Romans Fiesta von Ernest Hemingway und Originalaufnahmen der Fiesta San Fermin in Pamplona von Robert Matejka unter Mitarbeit von Bärbel Jarchow. Für diese Sendung empfehlen wir die Benutzung von Stereo-Kopfhörern. In Pamplona, der Hauptstadt der Provinz Navarra in Spanien, steht vor der Stierkampf-Arena ein Denkmal des amerikanischen Schriftstellers Ernest Hemingway. Errichtet wurde es 1962, ein Jahr nach seinem Tod, zu einer Zeit des ungetrübten Frankismus, obwohl Hemingway während des spanischen Bürgerkrieges auf der Seite der Republikaner gekämpft hatte. In dieser nordspanischen Stadt ist der amerikanische Autor mindestens so bekannt wie Cervantes oder Lope de Vega. Diese Ehre und Aufmerksamkeit verdankt er seinem ersten Roman, den er gut zur Hälfte in dieser Stadt angesiedelt hat. 1926 erschien er mit dem Titel »The Sun Also Rises« in New York und 1928 in Deutschland unter dem Titel »Fiesta«. Mit einem Schlag wurde ein Fest, das in Spanien zwar bekannt war und ein Autor, der in Schriftstellerkreisen schon einiges Ansehen genoss, weltberühmt. Die Ereignisse, die zur Entstehung des Buches führten, hatten im Laufe des Sommers 1924 stattgefunden. Am 28. Juli 1924 stand in der Chicago Tribune folgende Meldung: MacDonald Ogden, Hemingway, John Despassos und Robert McAlmon, die alle in Paris wohnende amerikanische Schriftsteller sind, reisten nach Pamplona, um an einem traditionellen Fest teilzunehmen, das in ganz Spanien berühmt ist. Im Roman reisen dann insgesamt 5 Personen von Paris nach Pamplona. Die Amerikaner Jake Barnes, der Ich-Erzähler, Bill Gordon, Robert Cohn, die englische Lady Brett Ashley und ihr schottischer Verlobter Mike Campbell. Auf die ursprüngliche Lebensfreude und das Ritual des Stierkampfes reagiert jeder Einzelne der Gruppe dem Grad seiner Entfremdung von der alten natürlichen Ordnung entsprechend. Jake, der einzig wahre Aficionado, Stierkampfliebhaber, sieht im Stierkämpfer die Verkörperung ungebrochenen Mannestums und führt Brett mit dem Torero Pedro Romero zusammen. In wütender Eifersucht schimpft Cohn, der es nicht verwinden kann, dass Brett nach einer kurzen Affäre mit ihm seiner romantischen Liebe überdrüssig geworden ist, Jake einen Kuppler, greift ihn, Mike und schließlich Romero tätlich an, erweist sich dabei als weinerlicher, sich selbst bemitleidender Schwächling und verstößt damit in Jakes Augen endgültig gegen die ungeschriebene Regel, dass man in der Niederlage Haltung bewahren müsse. Gedemütigt fährt Cohn allein nach Paris zurück. Neben dieser, der eigentlichen Romanhandlung, nimmt die Schilderung der Fiesta San Fermin einen breiten Raum in Hemingways Roman ein. Auf diese Passagen werden wir uns im Folgenden beschränken. Es hat sich gezeigt, dass sich am Ablauf des Festes von 1924 bis 1977, dem Zeitpunkt der Kunstkopfaufnahmen, wenig geändert hat. Da das Thema Stierkampf Hemingway bis an sein Lebensende faszinierte, 1932 erschien das Buch »Tod am Nachmittag«, das ausschließlich der Kunst des Stiertötens gewidmet ist, besuchte er immer wieder die Fiesta San Fermin in Pamplona. 1926, 1929, 1931, 1953 und zuletzt 1959, 2 Jahre vor seinem Tod. Weit in der Ferne erhob sich das Plateau von Pamplona aus der Ebene und die Mauern der Stadt und die große braune Kathedrale und die durch die anderen Kirchen gebrochene Linie des Horizontes. Hinter dem Plateau lagen die Berge und wohin man auch sah, überall waren Berge und vor uns dehnte sich die Straße weiß quer durch die Ebene Pamplona entgegen. Wir kamen auf der anderen Seite des Plateaus in die Stadt. Die Straße war uneben, steil und staubig, mit Bäumen, die etwas Schatten gaben zu beiden Seiten, und lief dann ebenmäßig in dem neuen Teil der Stadt, den sie jetzt vor den alten Mauern aufbauen. Wir kamen bei der Stierkampfarena vorbei, die hoch und weiß, ein Betonbau, in der Sonne lag, und kamen dann durch eine Seitenstraße auf den großen Platz. Am Ende der Straße sah ich die Kathedrale und ging auf sie zu. Das erste Mal, als ich sie sah, fand ich die Fassade hässlich. Aber jetzt mochte ich sie gern. Ich ging hinein. Es war düster und dunkel und die Säulen gingen hoch hinauf. Und es beteten Leute und es roch nach Weihrauch. Und sie hatte ein paar wunderbare große Fenster. Ich kniete nieder und begann zu beten und betete für alle, an die ich denken konnte. Brett und Mike und Bill und Robert Cohn und mich und all die Stierkämpfer. Für die, die ich besonders gern hatte, jeden einzeln, für die anderen im Ganzen. Und dann betete ich wieder für mich. Und während ich so für mich betete, fühlte ich, wie ich schläfrig wurde. Und dann betete ich noch, dass die Stierkämpfe gut sein möchten und dass es eine schöne Fiesta werden würde und dass wir eine gute Angelpartie haben würden. Ich überlegte, ob ich noch um irgendetwas anderes beten könnte, und ich dachte, dass ich gern etwas Geld haben würde. Also betete ich, dass ich eine Menge Geld verdienen würde. Und dann war ich draußen in der heißen Sonne auf den Stufen der Kathedrale, und die Finger und der Daumen meiner rechten Hand waren noch feucht, und ich fühlte, wie sie in der Sonne trockneten. Das Sonnenlicht war heiß und grell. Wir gingen an dem Ayuntamiento, dessen Balkons mit Fahnen geschmückt waren, bis zum Markt hinunter und die steile Straße, die auf die Brücke über den Arga führte, hinab. Viele Leute waren unterwegs, um die Stiere zu sehen. Wagen fuhren den Berg hinunter und über die Brücke und die Kutscher, die Pferde und die Peitschen ragten über die Fußgänger auf der Straße hinaus. Jenseits der Brücke gingen wir einen Weg hinauf, der zu den Corrals führte. Am Tor des Korals nahmen zwei Männer den hineingehenden Leuten die Billets ab. Wir gingen durch das Gitter. Drinnen standen Bäume und ein niedriges weißes Steinhaus. Am hintersten Ende sah man die Steinwand der Korals mit Öffnungen, die wie Schießscharten um die ganzen Korals herumliefen. Eine Leiter führte bis auf die Mauer und die Leute kletterten die Leiter hinauf und verteilten sich auf den Mauern, die die beiden Korals voneinander trennten. Als wir über das Gras gingen und uns der Leiter unter den Bäumen näherten, kamen wir an den großen, grau gestrichenen Käfigen, in denen die Stiere waren, vorbei. In jeder Reisekiste war ein Stier. Sie waren mit der Eisenbahn von einem Stiergestüt in Kastilien gekommen und waren von den flachen Wagen auf der Station abgeladen und hierher gebracht worden und sollten aus den Käfigen in die Corrals gelassen werden. Jeder Käfig trug den Namen und das Zeichen des Stierzüchters eingebrannt. Wir kletterten hinauf und fanden einen Platz auf der Mauer, von dem aus man in den Korral sehen konnte. Die Steinwände waren geweißt, auf der Erde lag Stroh und an den Wänden entlang standen hölzerne Futtertröge und Wassermulden. Ein einzelnes Maultier wurde zu einem der Käfige geschleift und zog ihn bis zum Tor in der Mauer des Korals. Ein paar Männer schoben und hoben ihn dann mit Brechstangen in die richtige Lage zum Tor. Auf der Mauer des Korals standen Männer, die darauf warteten, das Tor zum Koral und dann die Tür des Käfigs zu öffnen. Am äußersten Ende des Korals trotteten zwei Ochsen mit schaukelnden Köpfen, ihre mageren Lenden schwingend herein. Sie standen zusammen am äußersten Ende, die Köpfe gegen das Tor gerichtet, durch das der Stier hereinkommen musste. Die Männer auf der Mauer legten sich zurück und zogen das Tor des Korrals herauf. Dann zogen sie die Tür des Käfigs auf. Ich beugte mich ein ganzes Stück vornüber, um in den Käfig hineinsehen zu können. Es war dunkel. Irgendwer klopfte mit einer eisernen Stange an den Käfig. Drinnen schien etwas zu explodieren. Der Stier, der mit seinen Hörnern einmal rechts und einmal links gegen das Holz stieß, machte einen Höllenlärm. Dann sah ich eine dunkle Schnauze und den Schatten eines Horns. Dann hörte man Trampeln auf dem Holz der hohlen Kiste. Der Stier stürmte vor und hinaus in den Korral, rutschte mit seinen Vorderhufen im Stroh, als er stehen blieb. Den Kopf in der Luft, der große Muskelberg im Nacken stark angeschwollen, alle Körpermuskeln erregt zitternd, als er zu der Menge auf den steinernen Mauern emporsah. Die zwei Ochsen zogen sich mit gesenktem Kopf an die Mauer zurück. Ihre Augen beobachteten den Stier. Der Stier sah sie und griff an. Ein Mann brüllte hinter einer Kiste hervor und schlug mit seinem Hut auf die Planken, sodass sich der Stier, bevor er die Ochsen erreichte, umwandte, zusammenriss und seinen Angriff auf die Stelle richtete, wo der Mann gewesen war, und ihn mit einem halb Dutzend schnellen, suchenden Stößen seines rechten Horns hinter den Planken zu erreichen suchte. Man hatte einen anderen Käfig an den Eingang gerückt. In der hintersten Ecke beschäftigte ein Mann von hinter einem Bretterschutz hervor den Stier. Und während der Stier dem Tor den Rücken zukehrte, wurde das Gitter aufgezogen und ein zweiter Stier in den Korral hineingelassen. Er griff direkt die Ochsen an. Und zwei Männer rannten hinter dem Planken schreiend hervor und gaben sich Mühe, seine Richtung zu ändern. Er veränderte seine Richtung nicht. Die Männer schrien, ha, ha, toro, und schwenkten die Arme. Die zwei Ochsen wandten sich zur Seite, um den Stoß aufzufangen. Und der Stier bohrte sich in einen der Ochsen. Der Ochse lag jetzt da, mit gestrecktem Hals und verdrehtem Kopf, so wie er hingestürzt war. Plötzlich ließ der Stier von ihm ab und machte Jagd auf den anderen Ochsen, der an der äußersten Ecke gestanden und mit pendelndem Kopf alles beobachtet hatte. Der Ochse lief ungeschickt und der Stier nahm ihn an, stieß ihn leicht in die Flanke, wandte sich dann ab und sah, während sein Muskelberg anschwoll, hinauf zu der Menge auf der Mauer. Der Ochse näherte sich ihm und tat so, als wolle er ihn beschnuppern. Der Stier stieß leicht zu. Dann beschnupperte er den Ochsen und dann trotteten sie gemeinsam hinüber zu dem anderen Stier. Als der nächste Stier herauskam, standen alle drei, die beiden Stiere und der Ochse, Kopf an Kopf zusammen, die Hörner gegen den neuen gerichtet. In wenigen Minuten hatte der Ochse sich mit dem neuen Stier angefreundet, ihn beruhigt und ihn zu einem der Herde gemacht. Als die zwei letzten Stiere ausgeladen waren, war die ganze Herde beieinander. Der Ochse, der durchbohrt worden war, war wieder auf den Beinen und lehnte sich gegen die Steinmauer. Keiner der Stiere ging in seine Nähe und er machte keinen Versuch, sich der Herde anzuschließen. Wir kletterten mit der Menschenmenge von der Mauer hinunter und warfen noch durch die Maueröffnungen einen letzten Blick auf die Stiere. Sie standen jetzt alle vollkommen ruhig mit gesenkten Köpfen da. Thank you. Sonntagmittag, den 6. Juli, brach die Fiesta aus. Es gibt keinen anderen Ausdruck dafür. Ich ging den Berg von der Kathedrale hinunter und die Straße hinauf zum Café auf dem Platz. Es war gegen Mittag. Robert Kohn und Bill saßen an einem der Tische. Die Tische mit den Marmorplatten und die Rohrstühle waren verschwunden. Man hatte sie durch gusseiserne Tische und Klappstühle ersetzt. Das Café sah wie ein zum Gefecht bereites Kriegsschiff aus. Heute ließen einen die Kellner den ganzen Morgen über nicht in Ruhe lesen, ohne einen zu fragen, was man bestellen wolle. Kaum saß ich, kam ein Kellner heran. »Was trinkt ihr?« fragte ich Bill und Robert. »Sherry«, sagte Kohn. »Jerez«, sagte ich zu dem Kellner. Bevor der Kellner den Sherry gebracht hatte, stieg die Rakete, die den Beginn der Fiesta ankündigte, auf dem Platz in die Höhe. Sie zerplatzte und ein grauer Rauchball hing hoch über dem Teatro Gaiare, drüben auf der anderen Seite des Platzes in der Luft. Der Rauchball hing am Himmel wie ein explodiertes Schrapnell. Und während ich hinaufsah, tröpfelte eine zweite Rakete Rauch in das strahlende Sonnenlicht. Ich sah das helle Aufflammen beim Zerplatzen und eine zweite kleine Rauchwolke erschien. Bis die zweite Rakete explodiert war, hatte sich in den Arkaden, die noch eine Minute vorher ganz leer gewesen waren, eine solche Menschenmenge angesammelt, dass der Kellner, der die Flasche hoch über seinem Kopf hielt, kaum durch das Gewühl zu unserem Tisch vordringen konnte. Von allen Seiten drängten die Leute auf den Platz. Man hörte die Pfeifen, Querpfeifen und Trommeln die Straße herunterkommen. Sie spielten die Riau-Riau-Musik mit schrillenden Pfeifen und dröhnenden Trommeln. Und hinter ihnen tanzten Männer und Jungs. Sobald die Pfeifenspieler aufhörten, hockten sich alle auf der Straße hin. Und wenn die Rohrflöten und die Pfeifen gellten und die tiefen, trocken und hohl klingenden Trommeln den Takt widerschlugen, sprangen alle tanzend in die Höhe. Man sah in dem Gewühl nur die Köpfe und Schultern der Tanzenden sich auf und ab bewegen. Come on! Straße herunter kamen Tanzende. Die Straße war mit Tänzern angefüllt, nur Männer. Sie tanzten alle im Takt hinter ihren Pfeifenspielern und Trommlern her. Sie gehörten irgendeinem Verein an und trugen alle blaue Arbeitskittel und rote Taschentücher um den Hals und ein großes Banner zwischen zwei Stangen. Das Banner tanzte mit ihnen auf und ab, als sie von der Menge umgeben die Straße herunterkamen. Es lebe der Wein, es leben die Fremden, stand auf ihrem Banner. Die Fiesta hatte wirklich begonnen. Sie dauerte Tag und Nacht, 7 Tage lang. Man tanzte und trank unentwegt und der Lärm nahm kein Ende. Das, was so passierte, konnte nur während einer Fiesta passieren. Schließlich wurde alles ganz unwirklich und es schien, als ob nichts während der Fiesta irgendwelche Folgen haben könne. Es schien gänzlich unangebracht, während der Fiesta an Folgen zu denken. Die ganze Fiesta über hatte man das Gefühl, selbst wenn es ruhig war, dass man alles, was man sagen wollte, schreien müsse, damit die anderen es hörten. Und so war es mit allem, was man tat. Es war eine Fiesta und sie dauerte 7 Tage lang. Am Nachmittag war die große religiöse Prozession. San Fermin wurde von einer Kirche in die andere überführt. An der Prozession nahmen alle städtischen und kirchlichen Würdenträger teil. Wir konnten sie nicht sehen, weil das Gewühl zu groß war. Vor und hinter der formellen Prozession tanzten die Riau-Riau-Tänzer. Eine Gruppe in gelben Hemden tanzte in der Menge auf und ab. Alles, was wir durch die dicht gedrängte Masse, die auch alle Bürgersteige und Kurven anfüllte, von der Prozession sehen konnten, waren die Riesen. Die Indios aus dem Zigarrenladen, 30 Fuß hoch, Mauren, ein König und eine Königin, die feierlich zum Riau-Riau sich drehten und walzten. Sie standen alle vor der Kapelle, in der San Fermin und die Würdenträger verschwunden waren, nachdem sie die Riesen und die Männer, die in ihnen getanzt hatten und jetzt neben den ausruhenden Rahmen standen, und die Zwerge, die mit ihrem kolossalen Blasen sich in der Menge hin und her bewegten, als Schildwache zurückgelassen hatten. Bei der 11 Uhr Messe waren viele Leute. San Fermin ist auch ein kirchlicher Festtag. An beiden Straßenrändern standen Leute, die sich ihren Platz hielten, um die Prozession zurückkommen zu sehen. Thank you. Die Strecke zwischen der Stadt und dem Turil war schlammig. Den ganzen Zaun entlang, der zum Turil führte, stand eine dichte Menschenmasse. Und die nach außen liegenden Balkons und der obere Teil des Turils, alles war schwarz von Leuten. Ich hörte die Rakete losgehen und wusste, dass ich nicht mehr zur Zeit in den Turil kommen konnte, um die Stiere kommen zu sehen. Darum schob ich mich durch die Menge an den Zaun. Man stieß mich dicht an die Bretter. Zwischen den beiden Zäunen drängte die Polizei die Leute, die in den Turil trotteten, zurück. Dann rannten plötzlich Leute vorbei. Ein Betrunkener glitt aus und fiel hin. Zwei Polizisten ergriffen ihn und zerrten ihn schnell an den Zaun. Die Menge lief jetzt schnell. Die Menge stieß einen Schrei aus und als ich meinen Kopf durch die Bretter zwängte, sah ich gerade, wie die Stiere aus der Straße herauskamen und in die lange Renngasse einbogen. Sie liefen schnell und holten Raum zwischen sich und der Menge auf. In dem Moment setzte sich ein anderer Betrunkener vom Zaun aus mit einer Bluse in der Hand in Bewegung. Er wollte Kapperarbeit an den Stieren vorführen. Die zwei Polizisten stürzten sich auf ihn, ergriffen ihn am Kragen, einer schlug ihn mit einem Knüppel, dann zogen sie ihn gegen den Zaun und standen platt gegen den Zaun gepresst in dem Augenblick, als der Letzte aus der Menge vorbeigelaufen war und die Stiere heranschossen. Vor den Stieren liefen so viele Leute her, dass die Masse sich staute und nur langsam durch das Tor in den Turil gelangen konnte. Und als die Stiere alle zusammen schwer galoppierend die Flanken mit Kot bespritzt, mit geschwungenen Hörnern vorbeikamen, schoss einer vor, fasste einen Mann aus der laufenden Menge im Rücken und hob ihn in die Luft. Beide Arme des Mannes hingen seitwärts herunter. Sein Kopf fiel nach hinten, als das Horn sich in ihn bohrte und der Stier ihn hochhob und dann fallen ließ. Der Stier ergriff einen anderen Mann, der vor ihm lief, aber der Mann verschwand in der Menge und die Menge drängte durch das Tor und in den Turil. Immer die Stiere im Rücken. Die rote Tür des Turils schloss sich, die Menge auf dem äußeren Balkon des Turils drängte sich hinein, dann ertönte ein Schrei und noch ein Schrei. Der durchbohrte Mann lag mit dem Gesicht in dem zertrampelten Schlamm. Leute kletterten über den Zaun und ich konnte den Mann nicht mehr sehen, weil das Gewühl um ihn herum zu groß war. Aus dem Innern des Turils kamen die Schreie. Jeder Schrei bedeutete, dass ein Stier die Menge angegriffen hatte. Man konnte nach der Intensität des Schreis urteilen, wie schlimm das war, was drinnen passierte. Dann ging eine Rakete in die Höhe. Die Ochsen hatten also die Stiere aus dem Turil in die Umfriedungen gebracht. Ich verließ den Zaun und begann meinen Heimweg zur Stadt. Als ich wieder in der Stadt war, ging ich zurück ins Café, um noch einmal zu frühstücken. Kaffee und gebutterten Toast. Die Kellner fegten das Café aus und wischten die Tische ab. Einer kam herüber und nahm meine Bestellungen entgegen. Haben Sie gehört? Muerto, tot, er ist tot. Mit einem Horn mittendurch. Alles für einen Vormittagsspaß. Es muy flamenco. Ja, schlimm. Das ist nichts für mich, sagte der Kellner. Das ist kein Spaß für mich. Im Laufe des Tages erfuhren wir, dass der getötete Mann Vicente Girones hieß und aus der Nähe von Tafalla stammte. Am nächsten Tag lasen wir in der Zeitung, dass er 28 Jahre alt war, ein Stück Land, eine Frau und zwei Kinder besaß. Der Stier, der Vicente Girones getötet hatte, hieß Bocanegra und war Nummer 118 aus dem Stiergestüt von Sanchez Taberno. Und Pedro Romero tötete ihn am gleichen Nachmittag als dritten Stier. Man schnitt ihm nach dem Willen des Volkes ein Ohr ab und gab es Pedro Romero, der es wiederum Brett schenkte, dies in ein mir gehörendes Taschentuch einwickelte und beides, Ohr sowohl wie Taschentuch, mit einer Anzahl Moratti-Zigarettenstummel im hintersten Winkel des Nachttisches, der neben ihrem Bett im Hotel Montoya in Pamplona stand, liegen ließ. Als die Fiesta überkochte und alle sich nach der Arena aufmachten, gingen wir mit der Menge mit. Brett saß in der ersten Reihe zwischen Bill und mir. Direkt unter uns war der Callejón, der Durchgang zwischen den Tribünen und dem roten Geländer der Barrera. Hinter uns füllten sich langsam die Tribünen aus Beton. Vor uns, jenseits des roten Geländers, dehnte sich der glattgerollte gelbe Sand. Er sah ein bisschen schwer aus vom Regen, aber in der Sonne war er trocken und glatt und fest. Die Degenträger und Arenadiener kamen den Callejón herunter und trugen die strohgeflochtenen Körbe mit Kampfkappas und Muletas auf ihren Schultern. Sie waren blutbefleckt und fest zusammengefaltet in den Körben verpackt. Die Degenträger öffneten die schweren ledernen Degenbehälter, sodass man die rot umwickelten Gefäße des Degenbündels sehen konnte, als die ledernen Behälter gegen das Geländer lehnten. Sie entfalteten die dunkelgefleckten roten Flanells der Muletas und befestigten Stäbe an ihnen, um den Stoff zu spannen und dem Matador eine Handhabe zu geben. Unten in dem engen Durchgang des Callejón bereiteten die Degenträger alles vor. Alle Plätze waren besetzt. Oben waren alle Logen voll. Außer in der Loge des Präsidenten war kein einziger freier Platz. Wenn er kam, begann der Kampf. Jenseits des Sandes in dem hohen Torweg, der in die Corrals führte, standen die Stierkämpfer, ihre Arme in die Kappas eingerollt. Sie sprachen und warteten auf das Signal, um durch die Arena zu marschieren. Brett beobachtete sie durch den Fernstecher. Hier, willst du mal sehen? Ich sah durch das Glas und sah die drei Matadore. Romero stand in der Mitte, Belmonte links und Martial rechts von ihnen. Hinter ihnen standen ihre Leute in dem Torweg. Und auf dem freien Stück des Corrals sah ich die Picadors. Romero trug einen schwarzen Anzug. Sein Dreispitz saß ihm tief im Gesicht. Ich konnte sein Gesicht unter seinem Hut nicht deutlich erkennen, aber es schien schlimm zugerichtet. Er sah geradeaus. Martial rauchte behutsam eine Zigarette, die er in der Hand hielt. Belmonte sah geradeaus mit kränklichem gelbem Gesicht, seinen langen Wolfskiefer vorgestreckt. Er sah gar nichts. Weder er noch Romero schienen mit all den Leuten um sie herum das Geringste zu tun zu haben. Sie waren ganz allein. Der Präsident kam herein. Über uns auf der großen Tribüne klatschte man und ich gab Brett den Fernstecher. Es gab Applaus, die Musik setzte ein. Durch das Glas sah ich, wie Belmonte sich mit Romero unterhielt. Martial reckte sich und ließ seine Zigarette fallen und gerade vor sich hinsehend, die Köpfe zurückgeworfen, ihre freien Arme schwingend, kamen die drei Matadore herein. Hinter ihnen kam die ganze Prozession, sich weit auseinanderfaltend, alle im Schritt gehen, mit ungerollten Kappas, die freien Arme schwingend und dahinter ritten die Picadors, die ihre Piken wie Lanzen hielten. Hinter dem allen kamen zwei Züge mit Mauleseln und die Arenadiener. Die Matadore verneigten sich vor der Präsidentenloge, wobei sie ihre Hüte festhielten, und kamen dann hinüber an die Barriera, wo wir saßen. Pedro Romero nahm seine schwere Kappe aus Goldbrokat ab und reichte sie einem Degenträger über das Geländer. Der erste Stier war für Belmonte. Belmonte machte seine Sache sehr gut. Aber da er 30.000 Peseten bekam und die Leute die ganze Nacht über angestanden hatten, um Billets zu kaufen, um ihn zu sehen, verlangte die Menge von ihm, dass er besser als sehr gut sei. Belmontes Anziehungskraft beruhte auf seiner Naharbeit. Im Stierkampf spricht man von dem Gebiet des Stiers und von dem Gebiet des Stierkämpfers. Solange ein Stierkämpfer auf seinem Gebiet bleibt, kann ihm verhältnismäßig wenig passieren. Jedes Mal, wenn er das Gebiet des Stiers betritt, begibt er sich in große Gefahr. Belmonte arbeitete in seinen besten Tagen nur im Gebiet des Stiers. Auf diese Weise rief er das Gefühl einer kommenden Tragödie hervor. Die Leute gingen zur Corrida, um Belmonte zu sehen, um tragische Sensationen, ja vielleicht seinen Tod zu erleben. Vor 15 Jahren schon sagte man, wenn man Belmonte sehen wolle, solle man sich beeilen. Jetzt sei er noch am Leben. Seitdem hatte er mehr als 1000 Stiere getötet. Als er sich zurückzog, wuchs eine Legende um seinen Kampfstil. Und als er wieder in die Öffentlichkeit trat, war das Publikum enttäuscht, weil kein Sterblicher so nah am Stier arbeiten konnte, wie es Belmonte getan haben sollte. Und er selbst natürlich auch nicht. Außerdem setzte Belmonte Bedingungen fest und bestand darauf, dass seine Stiere weder zu groß waren noch zu gefährliche Hörner besaßen. Also fiel das Element weg, das notwendig war, um die Sensation einer Tragödie hervorzurufen. Und das Publikum, das dreimal so viel von Belmonte, der sich durch eine Fistel nicht auf der Höhe fühlte, erwartet hatte, als er je hatte geben können, fühlte sich bemogelt und betrogen. Und Belmontes Kiefer trat vor Verachtung noch weiter hervor und sein Gesicht wurde noch gelber. Und er bewegte sich schwerfällig, als seine Schmerzen zunahmen. Und schließlich war die Menge aktiv gegen ihn. Und er war vollkommen gleichgültig, voller Verachtung. Er hatte einen großen Nachmittag erwartet, und stattdessen war es ein Nachmittag voll Hohn und lauten Beleidigungen. Schließlich warf man ihm von allen Seiten Kissen und Brotstücke und Gemüse in die Arena, wo er seine größten Triumphe gefeiert hatte. Nur sein Kiefer trat weiter hervor. Manchmal lächelte er sein langkieferiges, lippenloses Lächeln, das seine Zähne entblößte, wenn man ihm ein besonders beleidigendes Schimpfwort zurief. Und der Schmerz, den jede Bewegung hervorrief, wurde schlimmer und schlimmer, bis schließlich sein Gesicht wie Pergament aussah. Nachdem sein zweiter Stier tot war und man nicht mehr Brot und Kissen hinabwarf, nachdem er mit demselben Wolfskiefer lächeln und dem gleichen verächtlichen Ausdruck sich vor dem Präsidenten verneigt hatte, nachdem er seinen Degen über die Barriera zum Abwischen gereicht hatte, damit man ihn wieder in das Futteral stecken konnte, ging er in den Callejon und lehnte an der Barriera unter uns, den Kopf in den Arm, ohne etwas zu hören oder zu sehen, ganz seinen Schmerzen ausgeliefert. Als er schließlich aufsah, bat er um einen Schluck Wasser. Er trank ein wenig, spülte seinen Mund aus, spuckte das Wasser aus, nahm seine Kappe und ging in die Arena zurück. Weil das Publikum gegen Belmonte gewesen war, war es für Romero. Von dem Augenblick an, da er die Barriera verließ und sich dem Stier näherte, applaudierte man ihn. Belmonte beobachtete Romero, beobachtete ihn, ohne sich den Anschein zu geben. Martial beachtete er nicht, von ihm wusste er alles. Er war noch einmal vor die Öffentlichkeit getreten, um sich mit Martial zu messen und hatte vorher gewusst, dass es ein gewonnenes Spiel sei. Er hatte erwartet, sich mit Martial und all den anderen Größen der Décadence zu messen, und er hatte gewusst, dass die Aufrichtigkeit seiner Kampfesweise so von der falschen Ästhetik der Stierkämpfer dieser dekadenten Periode abstach, dass seine Gegenwart in der Arena allein schon genügen würde. Sein Wiederauftreten war durch Romero verdorben worden. Romero tat all das weich, ruhig und schön und ständig, was er sich nur noch in seltenen Augenblicken abbringen konnte. Die Menge fühlte das. Selbst die Leute aus Biarritz, selbst der amerikanische Botschafter sah es endlich. Dies war ein Wettkampf, in dem Belmonte nicht mitmachen würde. Das konnte für ihn nur mit einer schlimmen Hornverwundung oder mit dem Tod enden. In der Mitte der Arena profilierte Romero vor dem Stier, zog den Degen aus den Falten der Muleta, erhob sich auf den Zehen und visierte mit der Klinge. Der Stier griff gleichzeitig mit Romero an. Romeros linke Hand ließ die Muleta über die Schnauze des Stiers fallen, um ihn zu blenden. Seine linke Schulter trat zwischen die beiden Hörner, als der Degen hineinging. Und für einen Augenblick waren er und der Stier eins. Romero ragte weit über den Stier hinweg, den rechten Arm hoch erhoben bis dort, wo der Griff des Degens dem Stier zwischen den Schultern steckte. Dann fiel die Figur auseinander. Es gab einen kleinen Stoß, als Romero sich loslöste. Und dann stand er dem Stier gegenüber, eine Hand erhoben. Das Hemd am Ärmel zerfetzt, das Weiße im Winde wehend. Und am Boden der Stier, die rote Degenklinge fest zwischen den Schultern, den Kopf senkend, die Beine von sich gestreckt. Romero arbeitete weiter. Es war wie eine Unterrichtsstunde im Stierkampf. Er reihte einen Gang an den anderen, alle vollkommen, alle langsam, besonnen und abgerundet, ohne Tricks und Mystifikationen. Es gab keine plötzlichen Härten. Jeder einzelne Gang gab einem innerlich einen Stich, wenn er seinen Höhepunkt erreichte. Die Menge wollte überhaupt kein Ende. Der Stier stand, um getötet zu werden, auf seinen vier Beinen im Quadrat, und Romero tötete ihn genau unter uns. Er tötete ihn nicht gezwungenerweise wie den letzten Stier, sondern nach freiem Blutdünken. Er profilierte vor dem Stier, zog den Degen aus den Falten der Muleta und visierte mit der Klinge. Der Stier beobachtete ihn. Romero sprach mit dem Stier und berührte seinen Huf. Der Stier griff an und Romero wartete mit tiefgehaltener Muleta auf den Angriff, visierte mit der Klinge die Füße fest zusammen, dann, ohne einen Schritt vorwärts zu tun, war er plötzlich eins mit dem Stier. Der Degen ging hoch zwischen den Schultern hinein, der Stier war der tiefgeschwungenen Muleta gefolgt, die, als Romero nach links auswich, verschwand und es war vorbei. Der Stier versuchte vorwärts zu gehen, seine Beine begannen sich zu strecken, er torkelte von einer Seite auf die andere, zögerte, ging dann in die Knie und Romeros älterer Bruder lehnte sich hinter ihm vornüber und stieß ein kurzes Messer zwischen den Hörnern in den Nacken des Stiers. Das erste Mal verfehlte er die Stelle. Er stieß das Messer ein zweites Mal hinein und der Stier fiel zuckend, dann starr um. Romeros Bruder hielt in der einen Hand das Horn des Stiers, in der anderen das Messer. Er sah zur Präsidentenloge hinauf. Überall schwenkte man Taschentücher. Der Präsident sah hinab aus seiner Loge und schwenkte sein Taschentuch. Der Bruder schnitt das eingekerbte schwarze Ohr des toten Stiers ab und kam damit hinüber zu Romero. Der Stier lag schwer und schwarz mit heraushängender Zunge im Sand. Von allen Seiten der Arena liefen Jungen hinzu und bildeten einen kleinen Kreis um ihn. Sie begannen, um den Stier herumzutanzen. Es war der letzte Tag der Fiesta. Der Platz war voller Menschen und die Feuerwerker machten ihre Raketen für den Abend zurecht, bedeckten alles mit Buchenzweigen. Eine Menge Jungens guckten zu. Wir kamen an Raketenständen mit langen Bambusstöcken vorbei. Außerhalb des Cafés war ein großer Menschenauflauf. Die Musik und der Tanz nahmen ihren Fortgang. Die Zwerge und Riesen kamen gerade vorbei. Thank you. Am nächsten Morgen war alles vorüber. Die Fiesta war zu Ende. Ich wachte gegen 9 Uhr auf, nahm ein Bad, zog mich an und ging hinunter. Der Platz war leer und man sah auch keinen Menschen auf der Straße. Ein paar Kinder sammelten die Raketenreste auf dem Platz auf. Die Cafés machten gerade auf und die Kellner trugen die bequemen weißen Rohrstühle heraus und stellten sie im Schatten der Arkaden um die Tische mit den Marmorplatten. Die Straßen wurden gekehrt und mit einem Schlauch besprengt. Ich setzte mich in einen der Rohrsessel und legte mich bequem zurück. Der Kellner nahm sich alle Zeit. Die weiße Papierreklame von dem Entladen der Stiere und die großen Fahrpläne von Sonderzügen klebten noch an den Säulen der Arkaden. Ein Kellner in einer blauen Schürze kam mit einem Eimer voll Wasser und einem Tuch heraus und fing an, die Anzeigen abzureißen, indem er das Papier in Streifen herunterriss und das Papier, das am Stein festklebte, abwusch und abrieb. Die Fiesta war vorbei. Wann fährst du zurück? Fragte ich. Morgen. Nach kurzer Zeit sagte Bill, na, es war eine großartige Fiesta. Ja, sagte ich. Die ganze Zeit Hochbetrieb. Man würde es nicht glauben. Es ist wie ein wunderbarer Alpdruck. Wahrhaftig, sagte ich. Ich würde alles für möglich halten. Alpdruck inbegriffen. Was ist los? Fühlst du dich deprimiert? Deprimiert bis dort hinaus. Hemingway in Pamplona. Montage aus Texten des Romans Fieste von Ernest Hemingway und Originalaufnahmen der Fieste San Fermin in Pamplona von Robert Matejka unter Mitarbeit von Bärbel Jarchow. Sprecher Joachim Notke und Hans-Peter Halwachs. Schnitt Sabine Dubell und Angelika Stubert. Ton Horst Dehne und Sören Peers. Produktion Rias Berlin. Der Polizeichef der spanischen Stadt Pamplona ist bei einem Attentat ums Leben gekommen. Offiziellen Angaben zufolge wurden auf ihn mehrere Schüsse abgefeuert, als er in sein Auto steigen wollte. Die Täter entkamen unerkannt. Über die Hintergründe der Gewalttat ist bislang nichts bekannt. Die spanische Regierung hat dem Baskenland eine Teilautonomie gewährt, die es bereits vor mehr als 4 Jahrzehnten hatte. Nach einer über 10-stündigen Sitzung des Kabinetts in Madrid wurde bekannt gegeben, dass für die baskischen Provinzen ein Generalrat als autonome Regierung geschaffen wird. Die Separatistenorganisation ETA hat in der Vergangenheit eine solche Teilautonomie abgelehnt und stattdessen für die völlige Unabhängigkeit von Spanien gekämpft. In der spanischen Stadt Pamplona sind bei einer Schießerei zwischen mutmaßlichen Mitgliedern der Baskenorganisation ETA und der Polizei 2 Untergrundkämpfer und 1 Polizist getötet worden. Zu dem Schusswechsel war es in einem Gebäude gekommen, das nach Vermutungen der Polizei ein Quartier von ETA-Mitgliedern ist. Sicherheitsbeamte haben das Haus umstellt. Sie hörten eine Produktion aus dem Jahr 1978. 1972 experimentierte Ulrich Gerhardt mit dem folgenden politischen Text von Gerd Hoffmann. Vorschläge zur Selbsterhaltung von Gerd Hoffmann. Hier ist das Haus. Es ist nicht billig gewesen. Aber es hat sich gelohnt. Hier ist das Haus. Wir haben gut gewählt. Wir sind gut beraten worden. Von der Hauptstraße, die in die Stadt geht, führt eine Seitenstraße den Hügel zu uns herauf. Ein enger Weg biegt davon ab. Eben breit genug für unseren Wagen. Er führt an einigen Gärten vorbei. Sie können es gar nicht verfehlen. Unsere Nachbarn sind rücksichtsvolle Leute. Und ruhig. Man hört sie kaum. Man grüßt sich über den Gartenzaun, vor der Haustür. Das ist alles. Dann und wann geht der Licht aus der anderen Haus gegenüber. Jemand schließt eine Tür hinter sich. Jemand steigt in ein Auto und fährt in die Stadt. Kein Lärm, kein lautes Wort. Kein lautes Wort. Für jemanden, der Ruhe liebt, lässt sich hier. Sprich nicht. Atme langsam. Bewege dich nicht. Streck dich aus. Entspanne dich. Lockere deine Krawatte, falls du eine trägst. Nimm deine Brille ab. Zieh die Schuhe aus. Lehn dich zurück. Entferne dein Gebiss. Und mach dich auf den Stoß gefasst, der stärker sein wird als du. Unser Haus steht in einem Garten, auf den wir ziemlich stolz sind. Jede Woche kommt ein Rentner aus der Stadt, der sich um den Garten kümmert. Er beschneidet die Rosen, er mäht das Gras, er gräbt die Beete um, er hält den Garten gut in Schuss. Die Büsche, die Blumen, die Hecken. Wir haben ihn nur einmal gesehen. Er rauchte eine Pfeife. Wir haben ihm unseren Garten gezeigt. Seitdem hält er ihn gut in Schuss. Die Bäume, die Kieselwege, den Schuppen, zu dem er einen Schlüssel hat. In diesem Schuppen herrscht Ordnung. Hier bewahrt er seine Geräte auf. Rasenmäher, Gartenscheren, seine grüne Schürze. Weiß Gott was noch. Wir kommen nur selten. Sprich nicht. Atme langsam. Bewege dich nicht. Streck dich aus. Entspanne dich. Zieh eine Decke über dich. Wasch die Wunde behutsam aus. Schneide nicht mit dem Messer nach. Streck dich aus. Entspanne. Schon ehe wir einzogen, hatten wir uns vorgenommen, den Flur nachzuvernachlässigen. Bei manchen Leuten sieht er aus wie eine Abstellkammer. Da muss man über alte Schuhe steigen. Da fällt man über Kinderräder. Was man nicht im Zimmer haben will, kommt eben in den Flur. Wie unklug, sagten wir uns oft. Er hält seinen Besucher nicht im Korridor seinen ersten Eindruck. Unser Korridor ist warm, hell und freundlich. Es steht selten etwas herum. Es hängt selten etwas am Garderobenständer, das nicht hingehört. Der Tisch neben der Tür ist für die Post. Für die Post wird er verwendet. Nicht für leere Limonadenflaschen. Nicht für Bälle und Kreisel. Nicht für Zeitungen, die... Sprich nie Fremde an. Leiste Fremden keine Hilfe. Halte dich heraus. Tu so, als könntest du nicht verstehen, falls du angesprochen wirst. Schüttle deinen Kopf. Geh weiter. Weiter. Mach einen Bogen um ihn. Steige über ihn hinweg. Bitte Fremde nie um Hilfe. Sprich nie Fremde. Neben dem Tisch, gleich bei der Tür, steht eine Vase für langstielige Blumen. Wir achten darauf, dass immer Blumen in der Vase sind, auch wenn sie etwas teuer sind, wie zum Beispiel im Winter. Natürlich haben wir nicht vergessen, dass unser Korridor ziemlich strapaziert wird. Von allen Räumen im Haus wird der Korridor am meisten strapaziert. Deshalb haben wir unseren Korridor mit bunten Linoleum ausgelegt. Auf dem Schuhe, selbst wenn sie schmutzig sind, kaum Spuren. Stimme zu. Stimme freudig zu. Stimme offen und herzlich zu. Mach klar, dass du auf ihrer Seite stehst. Schon lange. Schon immer. Und wie? Mach klar, dass du sonst von nichts weißt. Mach klar, dass du sonst nichts gewusst hast. Mach klar, dass du nichts wissen willst. Wasche dir Kopf, Hals und Hände. Bürste deine Fingernägel. Bade deine Augen. Spüle deinen Mund mit Salzwasser aus. Stimme zu. Freudig. Offen und Wir können Frauen nicht verstehen, die für ihren Korridor helle Bodenbeläge wählen. Bei schlechtem Wetter kann man ja jeden Fuß darauf sehen. Diese Frauen machen sich das Leben selber schwer. Sie kommen nie zur Ruhe. Sie wischen und scheuern in einem Fort. Dasselbe gilt für die Wände. Die Wände in unserem Treppenhaus sind pfefferrot und sehr leicht abzuwaschen. Das heißt, um den Lichtschalter bei der Tür keine Kinderfinger. Das heißt, öffne deine Tür nur, wenn du weißt, wem du die Tür öffnest. Sieh nach, wer draußen steht. Wenn's dunkel ist, frag, wer es ist. Frag dich, kenne ich die Stimme? Lass den Schlüssel nicht im Schloss. Bring Schlösser an. Leg Ketten vor. Denk an deine Hintertür. Denk an deine... Hier ist unser Wohnzimmer. Hier strecken wir abends unsere Füße bisschen aus. Hier fühlen wir uns zu Hause. Hier nehmen wir unsere Krawatten ab und krempeln die Ärmel hoch. Wenn wir einen Brief zu schreiben haben, schreiben wir ihn hier. Wenn wir mal ein bisschen lesen wollen, wollen wir hier lesen können. Hier trinken wir mal eine Flasche Wein. Hier knabbern wir Nüsse und Brezeln. Hier findet unsere Party statt. Hier wollen wir Karten spielen. Hier essen wir mal ein bisschen was. Vom Teller oder gleich aus der Hand. Hier steht, vergessen wir das nicht, der Fernsehapparat. Um den wir uns abends alle... Geh nur aus, wenn es unbedingt nötig ist. Geh nur aus bei Nacht. Lass deinen Namen aus dem Telefonbuch streichen. Geh nicht aus bei Nacht. Lerne die Telefonnummer deines Anwalts auswendig. Lerne die Telefonnummer deines Arztes auswendig. Schau dich nicht um. Geh schneller. Schneller. Geh nicht aus bei Nacht. Jetzt wissen Sie ja, wo wir wohnen. Jetzt kommen Sie doch mal. Sie sind uns jederzeit willkommen. Aber das wissen Sie ja. Das brauchen wir wohl nicht erst zu sagen. Würde uns freuen. Hand aufs Herz. Die Gattin natürlich desgleichen. Aber das wissen Sie ja. Mal abends. Geh nicht aus bei Mal abends. Vielleicht so gegen acht. Rufen Sie doch vorher an. Ist vielleicht auch gar nicht nötig. Wir sind ja immer. Sei vorsichtig. Wir sind ja immer da. Wir haben ja alles im Haus. Dann können wir mal ein bisschen... Fliehe. Fliehe nach Übersee. Fliehe nach dem Süden. Fliehe in den Wald. Fliehe in den Schuppen. Fliehe durch diese Straße nachts. Bleibe nicht in deiner Wohnung. Bleib nicht in der Falle. Bleibe nicht in deinem... Da können wir mal ein bisschen plaudern. Würde uns interessieren, was Sie von unserer Wohnung jetzt halten. Sie dürfte sich etwas verändert haben. Wir haben nämlich aufgestockt. Wir haben ausgebaut. Wir haben neu ausgestattet. Wir haben frisch bespannt. Wir haben errichten lassen. Wir haben neu lackiert. Wir haben frisch gestrichen. Wir haben mit übernommen. Wir haben vergrößert. Wir haben verschalt. Wir haben tapeziert. Wir haben die Seitentür. Geh nicht nach Übersee. Geh nicht nach dem Süden. Geh nicht in den Wald. Geh nicht in den Schuppen. Geh nicht durch diese Straße nachts. Geh nicht an die Tür. Bleib im Haus. Verdunkle deine Fenster. Entrümple deinen Boden. Entferne leicht brennbare Gegenstände. Nimm die Vorhänge vom Fenster ab. Fülle die Badewanne mit Wasser. Richte dich in deinem Keller ein. Bedenke die Dicke der Wände. Bedenke, dass du Luft brauchen wirst. Hack ein Loch in die Innenwand. Suche dir den sichersten. Unser Badezimmerboden ist warm und trittfest. Er lässt sich leicht sauber halten. Die Badetücher und Waschlappentücher eines jeden Familienmitglieds haben ihre besondere Farbe. Unsere Badetücher, Handtücher und Waschlappen sind grün. Unsere Badetücher, Handtücher und Waschlappen sind... Die verwundbarsten Stellen deines Körpers sind die Augen. Die Nase. Der Hals. Die Hoden. Die Knie. Und das Sonnengeflecht. Welches hinter dem Magen? Hier ist unser Gewürzschrank. In der Innenseite der Tür ist Platz für 24 Dosen, die luftdicht verschlossen sind. Hier, den Dosen gegenüber, ist Platz für 15 Schüttmädchen, welche unzerbrechlich sind. Sie sind für den Zucker, das Mehl und das Salz, für die Erbsen, die Haferflocken und... Hier ist der Sessel, von dem wir gesprochen haben. Heute im... Ziele nach den verwundbarsten Stellen deines Gegners. Den Augen. Der Nase. Dem Hals. Den Hoden. Den Knien. Und dem Sonnengeflecht. Welches hinter dem Magen liegt. Spreize deine Zeige und Mittelfinger, ziele damit nach seinen Augen. Triff beide Augen mit einem Stoß. Ziele nach seinem Nasenrücken. Schlage mehr als einmal zu. Und brülle. Kreische. Schrei. Hier ist der Sessel, von dem wir gesprochen haben. Heute im Büro. Probieren Sie ihn ruhig mal. Was sagen Sie zu diesen Ohrenbacken? Wir finden ihn... Versuche, mit deinen Bewachern zu scherzen. Lächle sie müde an. Sage ja und verbeuge dich. Sage deinen Namen. Sage dein Alter und dein Geschlecht. Wir versuchen nicht zu zittern. Wir versuchen nicht zu weinen. Wir versuchen nicht zu sprechen. Wir versuchen nicht zu riechen. Hier ist der Sessel, von dem wir gesprochen haben. Heute im Büro. Probieren Sie ihn ruhig mal. Was sagen Sie zu diesen Ohrenbacken? Wir finden ihn ideal. Greifen Sie einmal die Kopfrolle an. Probieren Sie sie ruhig mal. Und wenn man die Füße hochlegen will, steht der Polsterhocker... Nicht aufgeben! Du hast bis jetzt überlebt. Denk an die, die du überlebt hast. Vielleicht ist deine Lage ausweglos. Sag dir, sie ist es nicht. Du kannst ohne Wasser leben. Du kannst ohne Nahrung leben. Du kannst ohne Heizung leben. Du kannst ohne Freunde leben. Du kannst ohne Arbeit leben. Du kannst ohne Teppich leben. Du kannst ohne Ziele leben. Du kannst ohne Frauen leben. Du kannst ohne Ehre leben. Du kannst ohne Hoffnung leben. Hier ist unser Haus. Es ist nicht billig gewesen. Aber es hat sich gelohnt. Gerd Hoffmann, Vorschläge zur Selbsterhaltung. Sie hörten eine Arbeit mit Gerd Bazin, Alexander Feldbusch, Ulrich Gerhardt, Gerhard Haag, Jutta Hufziger, Burkhard Klausener, Heidemarie Köhler, Doris Merz, Hans-Ulrich Minke, Wolfgang Roth-Jeckle, Marianne Scheidegger, Michael Schlegelberger, Erika Skrotzky, Ursula Starik. Produktion RIAS Berlin mit dem Norddeutschen Rundfunk Hamburg. Wir brachten das Hörspiel als gemeinsame Ursendung mit dem finnischen Rundfunk Radio Helsinki.